Ja, wir werden jetzt mal anfangen. Die Referentin ist da und ich begrüße Sie herzlich bei dem Vortrag Input-Referat zum Diskussionsthema Integrationsdebatte um Thilo Sarrazin, der Sie ein bisschen auch angestoßen hat. Wir zeichnen den Vortrag auf, die Diskussion aber nicht. Okay, gut. Da fange ich mal an. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Andrea von Elias. Wir haben auch als Elias diesen Vortrag hier sozusagen vorbereitet. Ist eine Premiere, von daher kann ich gerade noch nicht so viel zur Zeit sagen. Ich bin auch vorhin gerade erst fertig geworden. Ich hoffe, es wird nicht allzu lang. Ursprünglich war es als kurzes Input gedacht, es ist ein bisschen länger. So viel vorweg. Vielleicht fangen wir aufgrund der Zeit auch einfach an. Am 29. Oktober, Titel Spiegel Online, Helmut Schmidt überholt, Sarrazin bricht Verkaufsrekord und bescheinigte der Kampfschrift Deutschland schafft sich ab, das meistverkaufteste Politik-Sachbuch eines deutschsprachigen Autors des Jahrzehnts zu sein. Offiziell ist das Buch Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen, am Montag, den 30. August erschienen. Bereits am Erscheinungsdatum war die erste Auflage von 25.000 Stück vergriffen. Und schon vor dem Verkaufsstart stand das Buch beim Internetversandhaus Amazon bei den Vorbestellungen auf dem ersten Platz. Es folgte dann eine zweite Auflage von 15.000 Stück, die auch sofort vergriffen war. Die dritte Auflage von 30.000 Exemplaren wurde am dritten Tag ausgeliefert. Am vierten folgte dann eine weitere Auflage von 80.000 Exemplaren. Und für die fünfte und sechste Auflage wurden nochmal 100.000 Exemplare nachgedruckt. Also insgesamt sind wir momentan bei 1,1 Millionen Buchexemplaren, die gedruckt wurden. Und laut Verlag seien auch schon 650.000 Exemplare verkauft. Wie kam das nun zustande? Der Buchveröffentlichung ging eine recht gut konzipierte Medienkampagne voraus. Von Beginn an als Tabubruch inszenierte Kampagne der deutschen Leitmedien Spiegel und Bild, die das Buch in Auszügen und mit einzelnen Thesen exklusiv vorab veröffentlichten und so das Thema setzten. Eine durchschlagskräftigere Kombination von Medienpartnern ist in Deutschland wohl kaum denkbar, mit Spiegel und Bild. Die Bild startete eine Woche vor Veröffentlichung, also am 23. August, eine große Serie, in der Sarrazin seine knallharte Analyse verbreiten durfte. Sie trugen dann Schlagzeilen wie: Bei keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt und Terrorismus so fließend, gemeint ist der Islam, oder Wir werden Fremde im eigenen Land, oder Deutschland wird immer ärmer und dümmer. Ebenfalls eine Woche vor Veröffentlichung kam der Spiegel mit Auszügen des Buches vorab. Der Spiegel füllte parallel 5 Seiten mit Auszügen aus dem Buch und versprach zudem, die Debatte um die Sarrazin-Thesen in den nächsten Wochen fortzusetzen. Diese Medienkampagne ist insofern bemerkenswert, als Sarrazins Verlag, DVA, allen anderen Journalisten untersagt hatte, über das Buch zu berichten, bevor es offiziell am 30. August erscheint. Ansonsten drohte eine Vertragsstrafe von 50.000 Euro. Mit dieser Strategie kann der Verlag für maximale Öffentlichkeit sorgen, während er gleichzeitig Sarrazins Buch der Kritik entzieht. Diese kam allerdings trotzdem, denn noch in der Woche vor dem offiziellen Erscheinen begann die Debatte um das Buch und die darin vertretenen Thesen. Am Donnerstag, den 26. August, hob deshalb der Verlag die Sperrfrist auf. Alle großen deutschen Tageszeitungen beschäftigten sich dann in zahlreichen Artikeln, Kommentaren, Essays mit den Thesen Sarrazins und auch aus der Politik waren die ersten Stimmen zu vernehmen. Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger sagte, es ist unerträglich, wie Herr Sarrazin mit seinen wirren soziobiologischen Annahmen über die Intelligenz von Migranten zum wiederholten Male Öffentlichkeit zumutet. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles erhöhte den Druck auf den früheren Berliner Finanzsenator, die Partei zu verlassen. Sarrazin sei ein unterbeschäftigter Bundesbanker mit ausgeprägter Profilneurose und missbrauche den Namen der SPD. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, die Äußerungen sind vollkommen inakzeptabel, ausgrenzend und machten ganze Gruppen verächtlich. Sarrazin erschwere durch seine Aussagen die Auseinandersetzung mit dem Thema Integration. Die Art und Weise, wie hier geredet wird, spaltet die Gesellschaft. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat Sarrazin nach seinen Äußerungen über Juden scharf kritisiert und ihm Rassismus und das Schüren von Hass vorgeworfen. Sarrazin habe endgültig eine rote Linie überschritten, sagte der Vizepräsident des Zentralrates, Dieter Graumann. Er stütze sich mit seinen Behauptungen auf die Rassentheorien der Nationalsozialisten. Man darf solche Thesen nicht schweigen. Der Generalsekretär des Zentralrates, Stefan Kramer, erläuterte, wer die Juden über ihr Erbgut zu definieren versucht, auch wenn das vermeintlich positiv gemeint ist, erliegt einem Rassenwahn, den das Judentum nicht teilt. Auch FDP-Chef Guido Westerwelle äußerte sich und kritisierte, Sarrazin unterstelle Kindern von Ausländerfamilien generell mangelnden Bildungswillen. Herr Sarrazin leitet damit Wasser auf die Mühlen des Rassismus und des Antisemitismus. Noch vor Veröffentlichung des Buches veröffentlichte die Welt am Sonntag noch ein Interview mit Sarrazin unter dem Titel »Mögen Sie keine Türken, Herr Sarrazin«, in dem er zwar sagt, ich bin kein Rassist, mit seiner Argumentation jedoch erneut den Gegenbeweis antritt. Er sprach über die kulturelle Identität, die seiner Ansicht nach eine Integration von Muslimen in Deutschland verhindert. Auf die Frage, ob es auch eine genetische Identität gibt, antwortete er, alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte Gene, die sie von anderen unterscheiden. Daraufhin ruderte auch Roland Koch, Hessens bescheidener Ministerpräsident, CDU, ein Stück weit zurück. Er hatte zuvor noch Sarrazins Thesen verteidigt und distanzierte sich nun aber. Die Äußerungen Sarrazins sind unerträglich, damit stellt er sich völlig ins Abseits. Es folgten dann nach dem Interview und nach der Veröffentlichung des Buches Diskussionen zu einem erneuten Anlauf zum Ausschluss aus der SPD. Das war ja nicht das erste Mal, das hat schon 2009 schon mehrere Debatten dazu gegeben, nachdem er ein Interview in anderen Zeitschriften gegeben hatte. Ende August gab dann Sigmar Gabriel bekannt, dass der Vorstand einstimmig beschlossen hat, ein Ausschlussverfahren einzuleiten und Anfang November ist dieses Verfahren auch tatsächlich eingeleitet worden. Aus dem Vorstand der Bundesbank hat er sich mehr oder weniger freiwillig zurückgezogen. Die Freiwilligkeit basiert letztendlich auf einem Angebot, was man unschwer ablehnen konnte. Die Bundesbank hatte Sarrazin nämlich zunächst angeboten, für seine 17 Monate im Amt eine Pension ohne Abzug zu zahlen, wenn er sich freiwillig zurückzöge. Doch in den vom Bundespräsidialamt geführten Verhandlungen setzte Sarrazin eine noch höhere Forderung durch. Nun bekommt er aufgrund seines freiwilligen Rückzugs eine Pension, wie sie ihm am Ende der regulären Laufzeit seines Vertrages im Jahr 2014 zugestanden hätte. Höhepunkt der gesamten Kampagne zur Veröffentlichung des Buches war dann die Präsentation. Die fand nämlich im Haus der Bundespressekonferenz statt. Es gab einen riesengroßen Anfang von Medienvertretern, fast 30 Kamerateams erschienen zur Buchvorstellung und weit über 100 Journalisten erschienen ebenso. Es ist ein Andrang gewesen, wie es ihn eigentlich bei kaum einer politischen Pressekonferenz sonst gibt. Wenn man sich das so anschaut, sieht das nun gerade nicht nach der totgeschwiegenen Wahrheit oder der verfolgten Meinungsfreiheit aus, wie es von Beginn an versucht wurde darzustellen. Von Beginn an war das Buch eben als Tabubruch, als etwas unsagbar Unerhörtes inszeniert worden. Und die Soziologin Nikla Kellig verteidigte Sarrazin gleich zu Beginn der Pressekonferenz, das politische Berlin habe sich offenbar bereits eine Meinung gebildet. Seit kurz nach dem Erscheinen ist Sarrazin nun bundesweit auf Lesereise. Die Veranstaltungen sind in aller Regel ausverkauft. Die Top-Besucherzahlen liegen momentan bei 780 in München, gefolgt von Potsdam mit 750 und Düsseldorf mit 500. Zudem ist er seit September eigentlich Dauergast in Talkshows. Im Januar ist er nun in Dresden zu Gast, am 13. Januar. Das ist ja auch so ein Stück weit Anlass dieser Veranstaltung heute. Deswegen war es für uns eben Grund genug, sich einmal näher mit dem zu befassen, was er da überhaupt eigentlich geschrieben hat und wie das Ganze in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert wurde und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Lass mal einen Schluck trinken. Im nächsten Teil würde ich etwas länger auf die Thesen von Sarrazin eingehen, die er in seinem Buch eigentlich verbreitet. Das ist recht komplex. Es sind insgesamt 9 Kapitel, 460 Seiten. Das hätte man gut und gerne auch auf 200 kürzen können, weil er wiederholt sich permanent da drin. Ich denke aber, so die Grundthesen so extrahiert zu haben und versucht die jetzt euch mal näher zu bringen und zu verdeutlichen, was er dort eigentlich für ein Gesellschaftsbild entwirft. Die Grundthese Sarrazins ist entsprechend des Titels Deutschland schafft sich ab folgende. Erstens, aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Deutschen immer weniger. Jetzt nicht unbedingt die neueste Erkenntnis. Dabei sinkt in Deutschland die durchschnittliche Intelligenz, da die Unterschicht mehr Kinder bekommt und diese weniger intelligent ist. Drittens, verstärkt wird dieser Effekt durch die Zuwanderung, vor allem aus islamischen Ländern, weil diese aufgrund ihrer kulturellen und genetischen Disposition weniger intelligent sind. Kurz zusammengefasst in einem Zitat von ihm: Die Fremden, die Frommen und die Bildungsfernen sind in Deutschland überdurchschnittlich fruchtbar. Im Falle der muslimischen Migranten sind die drei Gruppen weitgehend deckungsgleich, also die Fremden, die Frommen und die Bildungsfernen. Das wäre weniger schlimm, wenn nicht gleichzeitig die deutsche Bevölkerung mit mittlerer und hoherer Bildung in jeder Generation um ein Drittel schrumpfen würde. Die Folgen für Deutschlands intellektuelles und technisches Potenzial, seinen Lebensstandard und seine Stellung in der Welt liegen auf der Hand. Wenn es so weitergeht, sind in einigen Generationen allerdings nur noch wenige Deutsche da, die das betrauen könnten. Die Sorge macht Sarrazin also an vier Themenkomplexen fest, die er in dem Buch eben verteilt auf über 400 Seiten behandelt. Das ist zum ersten Demografie, das ist zum zweiten falsche soziale Anreize des Staates und daraus folgende mangelnde Leistungsbereitschaft, Gleichmacherei und keine über das eigene lebensweltliche Ich hinausweisende Motivation und zum vierten das Thema Migration. Sarrazins Szenario des sich abschaffenden Deutschland erschließt sich nun aber nur vor dem Hintergrund seines Bildes von Deutschland und von den Deutschen. Sein Verständnis von Nation und der deutschen Nation im Besonderen ist die Prämisse, um überhaupt zu dieser Grundthese der sich abschaffenden Deutschen zu kommen. Seine Sorge gilt der deutschen Nation, nicht dem Staat. Denn nach seiner Meinung fehle den Deutschen derzeit ein gesunder Selbstbehauptungswillen der Nation. Dieser gesunde Selbstbehauptungswillen der Nation ist zwingende Voraussetzung für die Lösung der gesellschaftlichen Probleme, die sich in den benannten vier Themenkomplexen widerspiegeln. Und warum dieser gesunde Selbstbehauptungswillen der Nation seiner Ansicht nach fehlt, liegt an der dominierenden Weltsicht. Ein Zitat: Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass nur Individuen eine Persönlichkeit und eine Identität zukommt. Gemeinschaften, Gesellschaften und Völker dagegen, überhaupt alle sozialen Ordnungsformen, haben nach der herrschenden Auffassung keinen über das Individuum hinausweisenden Wert. Jedenfalls nicht, wenn man die Idee einer göttlichen Weltordnung oder ein entsprechendes geschichtsphilosophisches Pendant zurückweist. Sarrazin hingegen weist sehr wohl Gemeinschaften, nämlich Volk und Nation, einen über das Individuum hinausweisenden Wert zu, was mit seinem Verständnis von Nation korrespondiert. Und dieses Verständnis von Nation ist ein völkisches. Zitat: Deutschland schafft sich ab. Welch eine absurde Befürchtung mögen viele denken, wenn sie dieses solide Land mit seinen 80 Millionen Einwohnern in der Mitte Europas betrachten. Die Städte, die Industrie, die Autos, Handel und Wandel leben und treiben. Ein Land aber ist das, was es ist, durch seine Bewohner und deren lebendige, geistige sowie kulturelle Traditionen. Ohne die Menschen wäre es lediglich eine geografische Bezeichnung. Die Deutschen aber schaffen sich allmählich ab. Zitat Ende. Ein Land wird demnach zu dem, was es ist, durch seine Bewohner und die durch sie getragene kulturelle Tradition. Aufgrund der demografischen Entwicklung nun schaffen sich die Deutschen ab. Und zwar die Nachfahren der 1965 in Deutschland lebenden Bevölkerung. Diese Jahreszahl liegt nicht zufällig am Beginn der ersten Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte in der damaligen BRD. Wenn Sarrazin von der Bevölkerung spricht, die ausstirbt, von den Deutschen, die sich abschaffen, meint er Blutsdeutsche, die autochthone Bevölkerung, wie er es im weiteren Verlauf des Buches nennen wird, das Volk nach dem Abstammungsprinzip. Die auf Abstammung beruhende deutsche Bevölkerung mit ihren daraus erwachsenen, lebendigen kulturellen Traditionen sind Deutschland. Das Deutschland als Land der Deutschen, die deutsche Nation. Wenn dieser aber nun kein Eigenwert zugesprochen wird, die über das Individuum selbst hinausweist, kann es auch keine Motivation, keinen Stolz und keine aufopfernde Leidensfähigkeit, eben keinen gesunden Selbstbehauptungswillen der Nation geben. Genau dieser Eigenwert wäre aber jenes geschichtsphilosophische Pendant, was er vorhin erwähnt hat, das die Idee einer göttlichen Weltordnung entspricht und dass es gegen die herrschende Auffassung durchzusetzen gilt. Also die deutsche Nation kann sich aufbauend auf den lebendigen, geistigen und kulturellen Traditionen der Deutschen nur entfalten, wenn diese Deutschen sich selbst als Nation begreifen, also von ihrem eigenen Ich transzendieren, den Sinn des Lebens in ihr finden und damit dann auch bereit sind, das Letzte für die Nation zu geben. Die dem deutschen Volk eigenen geistigen, kulturellen Traditionen, die Sarrazin nun ausgemacht zu haben meint, finden sich bereits in der Einleitung, denn wenn er schreibt, Über die schiere Abnahme der Bevölkerung hinaus gefährdet vor allem die kontinuierliche Zunahme der weniger stabilen, weniger intelligenten und weniger tüchtigen die Zukunft Deutschlands, setzt er natürlich die Annahme voraus, dass die Deutschen als solche stabil, intelligent und tüchtig sind. Als Paradebeispiel deutscher Tugenden sieht er die Flüchtlinge und Vertriebenen. Zitat, sie waren in derselben Situation wie die Auswanderer des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten, nämlich fremd und mittellos. Und sie konnten nur mit besonderem Fleiß vorankommen. Und sie waren fleißig, so fleißig, dass sie die Alteingesessenen in der jungen Bundesrepublik bald kräftig Beine machten. Verbunden ist diese Zuschreibung positiver Merkmale mit einem entsprechenden Geschichtsbild. Die Bundesrepublik der frühen 50er Jahre war ein sehr modernes Staatswesen, schreibt Sarrazin. Nach den zwei verlorenen Kriegen hatten sich katastrophale Folgen gezeigt. Die Institutionen waren zerstört, die Traditionen in Frage gestellt und die Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung durcheinandergewirbelt. Doch die spezifischen deutschen Stärken, ein hoher Standard in Wissenschaft, Bildung und Ausbildung, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine qualifizierte Bürokratie, waren durch die Katastrophe des Krieges und die Zerstörung der Infrastruktur erstaunlich wenig beeinträchtigt worden. Die Angehörigen der Führungsschichten und der Bürokratie waren zu 90% willige Helfer der Nazi-Diktatur gewesen. Das wirkte sich aber keineswegs auf die Effizienz beim Wiederaufbau aus. Man könnte auch sagen, gerade. Ganz und gar ungebrochen und durch die Katastrophe und die Chance zum Wiederaufbau sogar noch angestachelt, waren die traditionelle deutsche Fleiß und der Hang zum Tüfteln und Verbessern. Sarrazin lobt also die schnell gewachsene deutsche Wirtschaft basierend auf den spezifisch deutschen Eigenschaften, ohne auch nur zu erwähnen, dass die Kapitalakkumulation möglich war aufgrund dessen, dass eine tatsächliche Bestrafung Deutschlands durch die Alliierten nicht stattfand und die BRD auch finanzielle und ökonomische Unterstützung zum Beispiel durch den Marshallplan erfuhr. Ausgehend von dieser Prämisse nun, eines völkischen Verständnisses der deutschen Nation als übergeordnetes Prinzip, argumentiert er im Weiteren seine Grundthese der Abschaffung und seine Lösungsvorschläge. Er argumentiert dabei rassistisch in einer Verquickung von ethnisch-völkischen und kulturellen Zuschreibungen, biologistisch und sozialdarwinistisch. Seine Lösungsvorschläge sind nichts anderes als Eugenik. Sarrazin argumentiert rassistisch, wenn er Mentalitäts- und Intelligenzunterschiede nicht zwischen einzelnen Individuen, sondern zwischen Völkern feststellt und dabei essentialisiert, also bestimmte Merkmale wie eben Intelligenz und Mentalitäten festschreibt, entweder an die Genetik oder die Kultur gebunden. Damit werden beispielsweise durch unterstellte unterschiedliche Intelligenzen soziale Unterschiede naturalisiert und so gerechtfertigt. So führt er über ein ganzes Kapitel sein Bild von Gesellschaften oder vielmehr Völkern aus. Er hält fest, dass es zähe Elemente gesellschaftlicher Stabilität gibt, die über lange Zeiträume dem Wandel trotzen. Dazu zählen die regionalen und nationalen Eigenheiten der Völker. Diese sind zurückzuführen auf sowohl biologische als auch kulturelle Evolution. Es gibt nämlich zunächst einmal genetisch bedingte Unterschiede in Intelligenz und Temperament. Im Großen und Ganzen werden aber alle Menschen mit grundsätzlich ähnlichen Dispositionen zum Leben geboren. Diese biologische Evolution gibt den Menschen dann eine angeborene Verhaltensbreite mit, die sich nur langsam auf dem Weg der weiteren biologischen Evolution ändert. Aber innerhalb des von der Biologie gesetzten Rahmens hat eine sehr variationsreiche kulturelle Evolution stattgefunden und finde weiter statt, so Sarrazin. Eine Erklärung des menschlichen Verhaltens und seiner Entwicklung sei deshalb nur möglich, wenn man beide Elemente betrachtet. Sarrazin geht nun davon aus, dass die genetische Ausstattung der Menschen aller Länder und Völker zwar von großer Ähnlichkeit ist, es aber große Unterschiede in der Mentalität der Gesellschaften gebe. Das betreffe nicht nur traditionelle Bindungen religiöser und anderer Art, sondern eben auch die normative Innen- und Außenlenkung der Menschen, die Loyalitätsstrukturen, die Maßstäbe sozialen Rangs sowie der Antrieb für Fleiß, Eigeninitiative und materielle Orientierung. In diesen durch kulturelle Evolution hervorgebrachten Mentalitäten sieht er die Ursache für die Unterschiede in den Entwicklungsständen von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften. Mit anderen Worten, es ist der Mentalität der Völker geschuldet, ob sie hochentwickelt sind oder nicht. So schildert er die Geschichte der Entwicklung der westlichen Industriestaaten, ohne auch nur zu erwähnen, wie diese Entwicklung wesentlich vom Kolonialismus getragen wurde und auch die heutigen Entwicklungsunterschiede durchaus mit postkolonialen Strukturen aufrechterhalten werden. Besondere Zuspitzung erfährt dieses Bild von Gesellschaften und deren Entwicklungspotenzialen aufgrund von Mentalitäten und kulturellen sowie genetischen Dispositionen in Bezug auf die Frage von Bildung und Intelligenz. Weil letztere sei im Wesentlichen genetisch festgelegt. Und diese Grundthese, die Sarrazin nachzuweisen sucht, ist ja, dass Deutschland nicht nur kleiner bzw. die Deutschen weniger werden, sondern vor allem eben auch dümmer und dies durch die Geburtenfreudigkeit der eigenen dummen Unterschicht und der Mentalität kulturell oder genetisch bedingt dummen Migranten. Er gesteht Bildung nur einen begrenzten Einfluss auf die Intelligenz von Individuen und damit auf das gesamte intellektuelle Potenzial einer Gesellschaft zu. Denn 50-80% der Intelligenz seien vererbt, der Rest umweltbedingt. Das heißt, Zitat, der Beitrag auch der besten Bildung wird durch die angeborene Begabung und den Einfluss einer bildungsfernen Herkunft begrenzt. Ich könnte dazu auch Darwin zitieren. Das sagte er in einem Interview in Zeit Online. Diese bildungsferne Herkunft, die offenbar keine Umweltbedingung ist, wenn man dem Zitat folgt, meint, wenn man dem Interview weiter folgt, eine kulturell bedingte mangelnde Bildungsbereitschaft und fehlender Bildungsehrgeiz. Diese finde sich eben ganz besonders bei Migrantinnen aus islamischen Ländern. Allein auf die Mentalität will sich Sarrazin aber nicht ganz festlegen, wenn er schreibt, die kulturelle Fremdheit muslimischer Migranten könnte relativiert werden, wenn diese Migranten ein besonderes qualifikatorisches oder intellektuelles Potenzial verhießen. Das ist aber nicht erkennbar. Anzeichen gibt es eher für das Gegenteil. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass dies ausschließlich an der durchweg bildungsfernen Herkunft liegt. So spielen bei Migranten aus dem Nahen Osten auch genetische Belastungen, bedingt durch die übliche Heirat zwischen Verwandten, eine erhebliche Rolle und sorgen für einen überdurchschnittlichen hohen Anteil an verschiedenen Erbkrankheiten. Dieser Satz ist inzwischen in der 14. Auflage gestrichen worden und ersetzt durch etwas, ja, was vorher in der Fußnote stand, was nicht ganz so verfänglich ist, die für die Einwanderung nach Deutschland relevanten Herkunftsgebiete Türkei, Nahe Mittelosten und Afrika weisen sowohl bei den PISA-Studien als auch bei den TIMSS-Studien sehr niedrige Werte aus, die zur Schulleistung der entsprechenden Migrantengruppe in der Beziehungsländer passen. Also diese genetischen Geschichten von Erbkrankheiten etc. lässt er weg und bezieht sich dann einfach wieder auf Studien und rudert dann ein Stück weit zurück in der 14. Auflage. Diese Entscheidungsunfreundlichkeit, die es gerade da deutlich geworden ist, also ob jetzt genetisch bedingt, kulturell bedingt, Mentalität etc., also ob er sich nun auf Volk und Genetik beziehen will oder auf Kultur und Mentalität, macht eines recht deutlich, er nutzt es letztendlich synonym in dem gesamten Buch. Man kommt da auch irgendwann nicht mehr ganz mit, was er jetzt dann wo an welcher Stelle gerade meint, weil er geht damit recht frei um. Aber letztendlich ist er mit dieser synonymen Verwendung durchaus auf der Höhe der Zeit, wenn es um rassistische Argumentationsmuster geht. Weil verzichtet wird in einem Rassismus ohne Rassen auf biologische Kategorien, stattdessen werden Individuen auf ihre Kultur festgelegt und damit als das andere konstruiert. Identisch sind beide Formen darin, dass sie Eigenschaften essentialisieren, Individuen auf ihr Volk und ihre Kultur festlegen, aus der sie letztendlich nicht entkommen können. Auf die Frage der Zeit im Interview, ob das Problem, dass türkische Schüler weniger Bildungsbereitschaft zeigen, wenn es kulturell bedingt ist, dann nicht änderbar wäre, antwortete Sarrazin dann auch folgerichtig, das kulturelle Problem ist in der Gruppe der muslimischen Migranten verankert und kann gegen deren Willen kaum verändert werden. Als Beleg dafür führte dann Schwimmunterricht und Kopftücher an, generell die Rolle der Frauen und Mädchen sowie mangelnde Bereitschaft unter Türken und Arabern Deutsch zu lernen, beziehungsweise eine generelle Bildungsverweigerung und ein unzureichendes Interesse an der Mehrheitskultur. Ob nun biologisch oder kulturell begründet, ist Rassismus so oder so eine Ungleichheitsideologie und ein gesellschaftliches, hierarchisierendes Ordnungssystem, das sich zugunsten der gesellschaftlich hegemonialen Gruppe auswirkt. Aufrechterhalten wird es nicht nur durch individuelle Handlungen, sondern auch durch institutionelle Regeln und Routinen. Und wirkmächtig wird Rassismus dann ganz praktisch bei der Bildungsempfehlung und der Schulwahl, beim Einstellungsgespräch, bei der Wohnungssuche oder vor der Disco. Und egal ob biologisch oder kulturell begründet, schlägt Sarrazin Konsequenzen vor, um Deutschland davor zu bewahren, sich abzuschaffen. Die Unterschicht muss weniger werden, die gebildete Oberschicht mehr Kinder bekommen und das intellektuelle Potenzial des deutschen Volkes wieder aufzupäppeln. damit Deutschland entsprechend seinem Bild wieder zu sich selbst findet. Zur Zuwanderung bleibt in diesem Zusammenhang dann natürlich nur eins zu sagen. Die einzig sinnvolle Handlungsperspektive kann nur sein, weitere Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie aus Afrika generell zu unterbinden. Dies erfordert freilich auch den hohen und in Zukunft wohl noch wachsenden Einwanderungsdruck mit Energie entgegenzutreten. Zuwanderung sieht er prinzipiell auch bildungsunabhängig als der natürlichen Ordnung der Welt zuwiderlaufend. Zu der natürlichen Ordnung der Welt gehören bei ihm zum Beispiel ein Menschenbild mit unaufhebbaren menschlichen Instinkten, die laut Sarrazin um Territorialprinzip und Gruppenzugehörigkeit kreisen. Und die Kulturleistung der modernen Zivilisation und Staatlichkeit sei es nun gewesen, genau diese unaufhebbaren menschlichen Instinkte mit mehr oder weniger Erfolg in staatliche und überstaatliche Organisationen einzubinden, die sich dann zwangsläufig nach außen abgrenzen müssen, weil das ist ja eben diesem Territorialprinzip und dieser Natürlichkeit von Gruppenzugehörigkeit zurückzuführen, müssen sich zwangsläufig nach außen abgrenzen zum militärischen Schutz und eben zur Zuwanderungskontrolle. Er schreibt dann auch, die natürliche Bevölkerungsabnahme in einem Land oder einer Gruppe von Ländern darf kein Grund zur moralischen und politischen Rechtfertigung von Immigration und Landnahme sein. Das Territorialprinzip ist unantastbarer Bestandteil staatlicher Souveränität. Seine Beachtung hat eine friedensstiftende Funktion. In der globalisierten Welt können Kapital und Güter frei fließen. Doch es ist ganz undenkbar, dass dies auch für Arbeitskräfte gelten soll. Denn an diesen hängen Familien, Gesellschaften und Völker. Das abendländische Europa würde alternd und schrumpfend, wie es ist, in seiner kulturellen Substanz auch gar nicht überleben. Er schlägt dann verschiedene Maßnahmen vor, die Integration der bereits Zugewanderten zu verbessern und zu beschleunigen, weitere Zuwanderung nach Deutschland aber mit Ausnahme hochqualifizierter Experten, auch wenn er sich da nicht ganz sicher ist, ob er jetzt das generell unterbinden will oder wenigstens hochqualifizierte Experten reinlassen will, aber soweit will er es auf jeden Fall beenden. Die Maßnahmen zur Integration bestehen dann hauptsächlich aus Fordern und Strafen. Gefordert wird Integration als Assimilation und meint Beherrschen der deutschen Sprache, Ausübung einer Arbeit, Bildungsehrgeiz für die Kinder, kurzum, wie er es nennt, deutsch zu werden. Wer sich verweigert, wird bestraft, und zwar durch Streichung von Transferleistungen bis hin zur Ausweisung. Zitat: Für mich ist es wichtig, dass Europa seine kulturelle Identität als europäisches Abendland und Deutschland seine als Land mit deutscher Sprache wahrt. Als Land in Europa, vereint mit den umgebenden Franzosen, Niederländern, Dänen, Polen und anderen, aber doch mit deutscher Tradition. Dieses Europa der Vaterländer ist säkular, demokratisch und achtet die Menschenrechte. Soweit Immigration stattfindet, sollten die Migranten zu diesem Profil passen, beziehungsweise sie im Zuge der Integration anpassen. Ich möchte, dass auch meine Urenkel in 100 Jahren noch in Deutschland leben können, wenn sie dies wollen. Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Wenn ich das erleben will, kann ich eine Urlaubsreise in das Morgenland buchen. Aber wie schon mehrfach erwähnt, führt Sarrazin die Verdummung Deutschlands eben nicht nur auf die Migranten zurück, sondern diese verstärkten nur eine Entwicklung, die laut ihm seit den 60er Jahren zu einer Minderung des durchschnittlichen Intelligenz des deutschen Volkes führe. Das rechnet er auch in zahlreichen Tabellen und Statistiken durch. Was er ausgehend von seinem Befund dann vorschlägt und wie er argumentiert, ist biologistisch und folgt einer sozialdarwinistischen, sozialchauvinistischen Ideologie, die Menschen nach ihrer Verwertbarkeit, Nützlichkeit, moralischen und intellektuellen Eignung für die Produktivität einer Gesellschaft einteilt und je nachdem befördert oder ausgrenzt. Für ihn ist die Unterschicht nicht sozial benachteiligt, sondern genetisch bedingt dümmer als die Oberschicht. Es handelt sich nämlich um eine negative Auslese. Diese würde durch staatliche Alimentierung gefördert. Die falschen Anreize in Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik hätten bei einem Teil der Bevölkerung, ganz im Sinne seiner Ausführung zur kulturellen Evolution, zu einem Verlust der deutschen Eigenheiten geführt und eine Mentalität der Bildungsferne und Arbeitsabstinenz befördert. So eine negative Auslese entdeckt Sarrazin auch in Bezug auf die Zuwanderung nach Deutschland. Er schreibt da, aufgrund der üppigen Zahlung des deutschen Sozialstaats ziehen wir eine negative Auslese von Zuwanderung an. Das Transfersystem setzt auf deren Fruchtbarkeit hohe Prämien aus und zieht so die migrantische Unterschicht von morgen heran. Durch die Rundumversorgung, die der deutsche Sozialstaat garantiert, werden die muslimischen Migranten angelockt und zugleich alle Integrationsbemühungen unterlaufen. So stellt er dann auch fest, das Muster des generativen Verhaltens in Deutschland, also dass die Oberschichtsschicht immer weniger Kinder kriegt und die Unterschicht immer mehr, seit Mitte der 60er Jahren ist nicht nur keine darwinsche natürliche Zuchtwahl im Sinne von Survival of the Fittest, sondern eine kulturell bedingte, vom Menschen selbst gesteuerte negative Selektion, die den einzigen nachwachsenden Rohstoff, den Deutschland hat, nämlich Intelligenz, relativ und absolut in hohem Tempo vermindert. Seine Vorschläge zum bewussten steuernden Eingriff in die Entwicklung der Bevölkerung, wie sie exemplarisch in der Überschrift zu Kapitel 8 zum Ausdruck kommen, Demokratie und Bevölkerungspolitik, mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist, sind nichts anderes als Eugenik. Sein Programm ist Geburtenkontrolle bzw. Beeinflussung der Fertilität, also der Fruchtbarkeit, durch Förderung der Ehe, selektiven Einsatz von Elterngeld, Reduzierung oder Streichung von Kindergeld und Sozialgeld, damit nicht die falschen Anreize erhalten, Kinder zu bekommen, und Prämien für Akademikergeburten, also für alle Frauen, die Akademikerfrauen, die unter 30 ihr erstes Kind kriegen, schlägt er vor, eine Prämie von 50.000 Euro zu zahlen. Das wiederum würde dann auch die Ehe befördern und würde den Grundstock für den Hausbau liefern, damit dann weitere Kinder folgen. Weil so, je früher das erste Kind gezeugt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch mehr Kinder folgen. So seine Logik. Die Unterschicht muss seiner Meinung minimiert werden, und zwar durch Arbeitszwang als Anreiz zur Arbeitsaufnahme. Das heißt, 1-Euro-Jobs werden abgeschafft, es gibt keine Leistung gegen Gegenleistung, alle, die Sozialgeld bekommen, müssen einen 8-Stunden-Job machen, egal ob das erfüllt oder nicht, weil ihnen geht es nicht darum, dass sozusagen die Arbeit erfüllend ist, sondern es geht um puritanischen Arbeitsethos, den er auch als solchen benennt, dass sozusagen durch das frühe Aufstehen und das Arbeiten, man sich als wertvolles Mitglied der Gesellschaft sieht und damit sozusagen man auch eher in den ersten Arbeitsmarkt dann auch irgendwann wieder kommt und überhaupt die Notwendigkeit sieht, arbeiten zu müssen. Also so dieses Ganze, was er als Mentalität bezeichnet, was eben durch die falschen Anreize der Politik in den vergangenen 50 Jahren kaputt gemacht wurde, nämlich dieser typisch deutsche Fleiß und Arbeitsethos, um den sozusagen wiederherzustellen, muss die Politik jetzt eben entgegengesetzt andere Anreize schaffen. Und das ist eben ein Arbeitszwang, das ist weiterhin eine leistungsfixierte und disziplinierende Bildungspolitik, um der durch falsche Anreize entstandene Mentalität der Bildungsferne entgegenzuwirken. Er schlägt Ganztagsschulen vor, wo die Kinder halt von früh bis abends unter Obhut sind, damit sie nicht die ganze Zeit Computer spielen, was sie nur verblödet, sondern viel lesen und viel sprechen, und dann ist das Problem sozusagen gelöst. Dritter Vorschlag in seinem Programm ist der Zuwanderungsstopp bzw. der schon beschriebene Assimilationszwang für die bereits Zugewanderten. Solche Steuerung der Bevölkerungsentwicklung war genau das Programm der Eugenik, die im 19. Jahrhundert von Francis Galton erfunden wurde. Auf ihn beruft sich Sarrazin auch explizit, allerdings ohne auch nur einmal das Wort Eugenik zu verwenden. Sehr zielgenau verwendet er jedoch den Begriff dysgenisch, der ohne den Kontext der Eugenik gar nicht zu verstehen ist und der 1915 erfunden wurde, um eben diese negativen Selektionsprozesse bei einer menschlichen Population zu beschreiben. Dieser Rückgriff auf Theoretiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zieht sich eigentlich durch das gesamte Buch. Sarrazin ignoriert konsequent sämtliche modernen Erkenntnisse zu Intelligenz und Genforschung, denn hätte er nämlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich das Bild vom Gen stark gewandelt hat. Aber es ist kein reines Unwissen oder fehlende Aktualität, denn gezielt stellt er Bezüge auch zu aktuellen Studien her, legt sich diese aber so zurecht, wie es seine Thesen bestätigt, auch wenn dann das genaue Gegenteil behauptet wird, als es die Studien eigentlich getan haben. betrifft zum Beispiel seine Ausführungen zum Judengehen, wo er sich auf aktuelle Studien bezieht, die aber in ihrer Endkonsequenz komplett umdreht. Und das bezieht sich zum Beispiel auf seine Thesen zur Erblichkeit von Intelligenz, wo er sich auch auf aktuelle Studien bezieht, die aber eigentlich auch das genaue Gegenteil sagen. Das jetzt auszuführen, würde allerdings den zeitlichen Rahmen sprengen, weswegen ich das jetzt hier weglasse und gegebenenfalls bei Nachfragen da auch nochmal eingehen könnte. Zusätzlich zu diesen falschen Bezügen zu heutigen Studien und Wissenschaftlerinnen hatte er, wie gesagt, zahlreiche Statistiken, Hochrechnungen, Prognosen und Tabellen etc., die in vielen Fällen auch schlichtweg falsch sind. Auch da will ich jetzt die Beispiele mal weglassen. Auf Nachfrage kann ich das gerne noch ergänzen. So, das ist natürlich starker Tobak, was ich da jetzt so wiedergegeben habe, was er da in dem Buch geschrieben hat. Ist die Frage, wie das jetzt überhaupt in der öffentlichen Debatte diskutiert worden ist. Nach den eingangs zitierten Stellungnahmen zog sich die Kritik an Sarrazins Pamphlet recht schnell in die Qualitätszeitungen zurück, die sich dann daran machten, seine Thesen und Fakten zu prüfen und zu widerlegen. Aus diesem Faktencheck ergab sich in aller Regel aber allenfalls, dass Sarrazin sehr wohl richtige und wichtige Punkte anspricht, aber man es so, wie er es macht, nicht sagen könne. Oder aber, dass die Tatsache, dass er sich auf biologistische Argumentation zurückzieht, doch letztendlich Ausdruck der Ratlosigkeit sei angesichts der desaströsen Entwicklungen in Deutschland. In der öffentlichen Debatte, in Leitartikeln und Feuilletons, Talkshows und Leserbriefen war auch viel davon zu hören und lesen, dass er sich traue, die Wahrheit zu sagen. Als Kämpfer für die Meinungsfreiheit und dem Motto, man wird doch wohl noch sagen dürfen, wurde Sarrazin inszeniert. Die Politik aber wolle ihn mundtot machen, wurde allerorten immer wieder geäußert. Sein Buch gilt nach wie vor als Tabubruch schlechthin. Er selbst tat ja auch einiges dafür, es so gelten zu lassen. Nicht nur in der Medienkampagne, das beginnt schon mit den allerersten Worten des Buches. Mit einem Zitat von Lassalle: Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Und setzt sich in einer wunderbaren Ich-armes-Opfer-Tirade in der gesamten Einleitung fort. Die Inszenierung als Tabubrecher zieht sich weiterhin durch das gesamte Buch und ist nicht unerheblich für alle, die das im Vorfeld, diese Medienkampagne sozusagen verfolgt haben, sich dann dieses Buch kaufen, darin das lesen, in den ersten Seiten schon lesen, dass das, was sie da lesen, eigentlich was total Unerhörtes ist, was sich sonst niemand traut zu sagen. Und die politisch korrekten Gutmenschen, wie er sie oftmals auch nennt, auf ihn einhacken würden, das ja letztendlich in dieser Medienkampagne auch nochmal genau bestätigt sehen in ihrer Wahrnehmung und diesem Buch noch eine unglaubliche Glaubwürdigkeit extra verleiht. In diesen Punkten Tabubruch, man wird doch wohl noch sagen dürfen und eigentlich spricht er ja richtige Punkte an, er macht es nur auf die falsche Art und Weise, erschöpft sich weitestgehend auch schon die Diskussion um das konkrete Buch. Die Debatte setzte sich dann jedoch fort und zwar an den von Sarrazin ausgemachten Problemfeldern, hauptsächlich Zuwanderung und Sozialpolitik. Womit wir auch schon bei der Frage sind, was nun eigentlich aus der ganzen Geschichte folgt. Auf politisch-institutioneller Ebene haben wir inzwischen, diesen mehr oder weniger freiwilligen Rückzug aus der Bundesbank, also aus dem Vorstand der Bundesbank. Wir haben ein erneutes Parteiausschlussverfahren aus der SPD. So viel zu den Punkten, was ihn konkret betrifft. In der politischen Debatte gab es eine Neuauflage der Integrationsdebatte, wo tatsächlich auch Punkte wie Integrationsverweigerer, die bestraft werden müssen, aufgegriffen wurden. Die Vorschläge sind mehrfach gekommen. Mehrfach ist auch das Schlagwort gekommen, Multikulti ist tot. Es hat sich letztendlich eine deutsche Identitätsdebatte losgetreten im Zusammenhang mit dieser sogenannten Integrationsdebatte. Es gab eine Neuauflage der Leitkultur auf dem Bundesparteitag der CSU. Es wird jongliert zwischen hochqualifizierter Zuwanderung versus überhaupt keine Zuwanderung. Und hinzugekommen ist noch die wunderschöne Diskussion um die sogenannte Deutschenfeindlichkeit, die ja neuerdings parteiübergreifend als großes Problem gesehen wird. Und was ja dann tatsächlich eine völlige Verkehrung der gesellschaftlichen Verhältnisse darstellt. Interessant ist auch, dass einige Vorschläge von Sarrazin, die ich vorhin gebracht habe, zum Teil schon längst umgesetzt sind. oder vor dem Erscheinen des Buchs schon beschlossen wurden, wie zum Beispiel die Streichung des Elterngelds für Hartz-IV-Empfänger. Das ist schon als falscher Anreiz sozusagen diskutiert worden, bevor Sarrazin das veröffentlicht hat und in der Konsequenz auch gestrichen worden. Auch, dass es keine wirkliche Anhebung des Regelsatzes von Hartz IV gegeben hat, wurde genau mit derselben Begründung letztendlich durchgesetzt, dass es die falschen Anreize sind. Ebenso, wie gesagt, auf politischer Ebene werden längst Überlegungen zum Umgang mit sogenannten Integrationsverweigerern diskutiert. Auf gesellschaftlicher bzw. Alltagsebene hat das Ganze natürlich auch Konsequenzen. Auch hier gab es zwar Widerspruch gegen Sarrazin, aber quasi regelmäßig mit dem Einwand versehen, dass er richtige Themen und Probleme anspreche. Kritik gab es oft an der Form, kaum an den grundsätzlichen Problembestimmungen Sarrazins. Er leistet mit seiner Argumentation einer Naturalisierung sozialer Unterschiede Vorschub und postuliert damit eine Unveränderbarkeit der Verhältnisse. Er befeuert bestehende Ressentiments. Wer sich die Werte in der letzten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung angeschaut hat, da haben wir eine Zustimmung zu Aussagen der Dimension Ausländerfeindlichkeit von um die 32% und zu den Aussagen der Dimension Sozialdarwinismus um die 13%. Dieser vermeintliche Tabubruch befördert zudem die Ansicht, es nun endlich sagen zu dürfen, was in zahlreichen Leserbriefen, Online-Foren etc. auch immer wieder zum Ausdruck kommt. Und nicht zuletzt leistet Sarrazin mit seinen Tiraden rassistischen Gewalttaten Vorschub. Soviel zum Input. Jetzt stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung und wir können diskutieren. Interessant.